Die südkoreanischen Organisationen Doppelvereinigung, Maßnahmekomitee der Inselbevölkerung gegen die Militärbasis Jeju und für die friedliche Insel und das nationale Maßnahmekomitee gegen den Bau der Marinebasis Jeju veröffentlichten am 29. Juni eine gemeinsame Erklärung mit dem Titel »Wir verlangen von der Regierung eine konsequente Erläuterung zu allen Zusammenhängen zwischen dem Bau der Marinebasis Jeju und dem Untergang des Passagierschiffes Sewol«.